Ja, tut mir jetzt. Ja, Kai, hau rein. Die Landbank. Na, ich muss jetzt reinhauen, okay. Ja, die Landbank. Hallo und herzlich willkommen zur offenen Raucher-Planetenrunde oder wie der Hatti es gerade genannt hat. Es darf jeder reden, eine halbe Stunde lang. Tja, dann haut mal rein. Prost. Wir müssen erstmal hier. Prost, apropos, ich habe mir hier schon was hingestellt für Landfunker-typisches Getränk und Geräusch. Der mal Prost. Du trinkst immer Flensburger. Flens, ne? Was trinken wir denn so? Das klingt ja schon mal aufregend. Du, Klaus. Was soll ich schon trinken? Ich trinke mal. Ja, gut, glaube ich. Hier wissen wir das, ja, glaube ich, genau. Alle, oder? Dass du nur Sprudel trinkst. Ja, genau. Sprudelwasser aus dem Kloster. Ja. Ich musste mir Chiemseer kaufen, weil mein Bierlieferant gesagt hat, aufgrund des Oktoberfestes gibt es Lieferschwierigkeiten. Das kann gut sein, ja. Das glaube ich. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Flaschenbier da raus von die hauen. Das gibt es auch im Fass, oder, Klaus? Ja, aber bevor es ins Fass oder in die Flasche geht, muss es ja gebraut werden. Und wenn die alles ins Fass hauen, während dem Oktoberfest, beziehungsweise sind das ja keine Fässer, das sind ja Riesentanks eigentlich. Auf dem Oktoberfest und dann, ja. Ja, also Flaschenbier wird es da bestimmt nicht geben auf dem Oktoberfest. Nee. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Es kann natürlich sein, der hatte mir das schon erzählt, die Tage, dass er irgendwie das nicht kriegt, angeblich wegen Oktoberfest. Es kann natürlich sein, das ist ja so, dass auch im Norden und oder irgendwo in anderen Bundesländern zu dieser Zeit so gerne so das Thema Oktoberfest da mit aufgenommen wird. Und kann ja sein, dass da irgendeine Großveranstaltung ist, die gesagt hat, naja, dann kam mir mal alles ran, was irgendwie ein bisschen ausschaut wie bayerisches Bier oder so. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja gut, es ist halt eben jetzt die Zeit, dass viele, was weiß ich, Sportvereine oder keine Ahnung, ihr Oktoberfest machen und ja. Und die Augustiner Brauerei ist ja jetzt auch nicht eine so große Brauerei, würde ich jetzt einmal sagen, wie Paulaner beispielsweise, oder? Ne, die ist zwar auch schon groß, aber die kann natürlich so einer richtig, richtig großen Brauerei nicht das Wasser reichen. Ja. Auch nicht das Brauwasser jetzt zum Beispiel oder so. Na, geschmacklich aber doch schon. Ja, das schon. Ja, ich könnte jetzt einen schönen Witz erzählen über ja, hau mal rein. über drei Braumeister, die sich treffen in München in einer Gaststätte. Das ist zwei, das ist der vom Löwenbräu, der von der Spatenbrauerei und der vom Augustiner. Und der vom Löwenbräu bestellt sich natürlich ein Löwenbräu hell. Und der vom Spaten bestellt sich so ein Spatenbräu hell. Und der vom Augustiner sagt, ja, ich nehme eine Cola. Da fragen die anderen, ja, was ist mit dir los? Warum trinkst du Cola? Sagt der Braumeister vom Augustiner, ja, du, wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch keinen. Ja, spitze. So mal als kleine bayerische Anekdote hier. Ja, so ist das. Ich kenn da auch noch einen Witz, aber ich glaube, der ist nicht ganz jugendfrei. Der ist nicht ganz jugendfrei. Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir kurz nach 7. Da sind wir noch ein bisschen knapp, ne? Ab, wie ist das? Ja. Ab 22 Uhr im Öffentlich-Rechtlichen, ne? Okay, naja, dann werde ich ihn wann anders mal erzählen. Müssen wir eine Sperre draufsetzen auf das Audio-File, dass das immer erst ab 22 Uhr sich abspielen lässt. Geht aber auch um Bier, also. Ja gut, ja, mir ist wurscht, von mir aus haust du raus. Okay, na gut. Also bei uns hier in der Region ist der Ort Kirn, dort wird Bier gebraut und da waren vom Bauarbeiter, die haben da Straßenarbeiten gemacht und haben dann den Lehrling geschickt, Bier holen gehen. Und da ist er dann ins Geschäft und er hat dann zu der Dame gesagt, ich hätte gerne eine Kiste Bier. Und das hat die Dame, aber bei uns heißt das, ich hätte gerne eine Kiste Kirner. Okay, dann hätte ich gerne eine Kiste Kirner. Die Woche drauf haben sie in Bitburg gearbeitet, gibt's ja auch eine große Brauerei, dann selbe Spiel nochmal, eher nochmal los, ich hätte gerne eine Kiste Bier. Und dann sagt die Verkäuferin, bei uns heißt das, ich hätte gerne eine Kiste Bitburger. Ja. Okay. Die Woche drauf haben sie dann in Paris geschafft und der Lehrjunge war ja nicht dumm, ist dann ins Geschäft, nachdem der Geselle gesagt hat, geh mal Bier kaufen, ist dann ins Geschäft und hat gesagt, ich hätte gerne eine Kiste Pariser. Da sagt die, was willst du denn mit einer ganzen Kiste Pariser? Ja, wir schaffen mit jede Menge Leute in einem Loch. Au, au, au. Au, au, au. Ja. Ja. So ist es. Flacher Freitag. Nee, war das schon Samstag? Flacher Samstag. flacher Samstag, ja. So sieht das wohl aus. Ja, aber ich meine, du kannst ja eigentlich die Zeit auch mal nutzen. Jetzt haben wir eine schöne halbe Stunde. Mal klein über. Soll ich mal anfangen zu lachen, oder was? Ja, oder das? Das ist natürlich auch immer gern genommen. Halbstündiger Lachfläche, ja, das wär's mal. Du wärst ja eigentlich mit den Landfunkern hier gewesen. Und genau. Das, was ja den Landfunker-Podcast auszeichnet, ist ja eigentlich, dass ihr im Dialekt redet. Und das ist Pfälzisch oder Saarpfälzisch? Ja, oder was ist, habt ihr da genau? Ne? Saarfränkisch. Saarfränkisch. Da ist ja gar nichts mit der Pfalz dann drin. Nee, das, ja, was, sage ich mal, jetzt da Uwe und Ralf sprechen, das ist ja schon pfälzisch. Und was der Simon spricht, der ganz neu bei den Landfunkern ist, es ist kein Vorderpfälzisch, es ist, ich weiß es gar nicht, wie man das genau genau bezeichnet. Also, ja, wie gesagt, es gibt halt eben in Rheinland-Pfalz halt eben 1000 Unterschiede und das ist von Ort zu Ort natürlich auch unterschiedlich. Ja, ja, aber ihr wohnt gar nicht so weit auseinander, ne? Ich habe, wenn man das so auf der Landkarte mal anschaut, auf dieser Podcast-Karte. In der Pott-WG, das ist ja alles noch in greifbarer Nähe. Ja. Und trotzdem werden die Dialekte schon unterschieden dann direkt. Jo, genau. Interessant, ja. Ja. Also ich denke mal, aber das ist doch in Bayern auch, ich sag mal, das Münchner Dialekt unterscheidet sich von dem Dialekt, was im Allgäu gesprochen wird und was dann weiter oben in Franken, ist ja nochmal wieder was anderes. Gut, ja, ja, Bayern ist auch größer wie Rheinland-Pfalz, aber... Ja gut, für mich als nur Zugereister ist es relativ unverständlich, egal aus welcher Ecke. Also wenn ja, jemand du bist ja aus dem Kölner Raum oder wo, ja, da gibt es ja auch Unterschiede, ja, genau, oder? Ja, da gibt es auch Unterschiede. Dann ist das im Oberbergischen ist nicht mehr ganz so schlimm wie das richtig tiefe Kölsche Platt. Mhm. Ja, aber man versteht sich immer noch irgendwo. Das ist ja eigentlich das Wichtigste letztendlich. Ja gut, das ist bei uns auch. Da ist halt eben vielleicht mal ein Wort oder so, was anders ist, oder ja. Aber Hauptsache, man ist auf der richtigen Rheinseite geboren, oder? Ja, genau. Aber ich habe gehört, die haben mittlerweile aufgehört, sich gegenseitig samstags auf der Hohenzollernbrücke in der Mitte zu treffen und sich mit den Keulen auf den Kopf zu hauen. Also okay, na, ist so, ja, schon mal ein Fortschritt. Ja, sind offensichtlich noch lernfähig auch da. Ja, damals später dann noch hier die Auslandsschweizerin, die wohnt ja in Düsseldorf. Da kann ich mich mit der ja nochmal dann genauer drüber unterhalten, wie denn der Stand der Dinge ist. Ja. Im Großraum Köln und Vorort Düsseldorf. So, ja. Ja, ist halt eben bei uns ist schon, wenn du jetzt in Urlaub fährst oder so und bist halt eben mit deinen Leuten am Dialekt am Sprechen, dann die meisten sagen dann schon, guck mal, Saarländer. Weil es halt eben doch ziemlich dicht ist, ne? Also wir sind direkt Grenzgebiet zum Bundesland Saarland. Oder früher sogar Frankreich. Frankreich. Ja. Ah, oui. Ja, das ist bei den Landfunkern dann aber auch so, dass ihr natürlich anfangs gerne auch über Essen und Trinken redet ab und zu, aber ihr macht auch durchaus mal ein bisschen Technik, ne? Also ich glaube gerade der Ralf ist da manchmal so. Ja, der Ralf, der ist sehr, wie sagt man, technikaffin oder ja. Ja, schon, natürlich. Ja, ganz am Anfang sind wir mal gestartet mit Geocaching und so. Dann kam irgendwann das Dialekt. Da ging es, glaube ich, sogar noch in Hochdeutsch los. Ja. Und mittlerweile, ja, ich denke mal, das passt ganz gut. Das Dialekt stirbt ja doch irgendwo aus, wenn man es nicht spricht. Das ist durchaus richtig, ja. Ja, und deswegen kann man... Ja, wird immer mehr durch so ein Deutsch mit vielen amerikanischen Einschlägen drin irgendwie. Ersetzt, ja, gut, ne? Das kommt halt eben auch immer mehr, ja. Ja, so alles immer eingedeutscht, so, ja. Und da kann man das mal in so einem kleinen Podcast, der einmal im Monat erscheint, ruhig mal ausleben. Auch wenn man es am Anfang nicht versteht, aber ich denke mal so nach 2-3 Folgen hat man es dann doch drauf. Auch, da kommt man eigentlich schnell rein, wenn sich da ein bisschen reinhört. Naja, der Ralf hat mal irgendwann so ein Bluetooth-Headset mal da empfohlen. Ja. Das hatte ich mir, glaube ich, auch mal angeschaut. Und so. Ja, das habe ich auch. Das höre ich auf Arbeit Podcast damit. Ja. Ja, vor allem ist das, für mich immer sind das so Technikempfehlungen aus dem Leben, sage ich mal. Das ist jetzt nicht ganz so arg zu nerdig, sondern einfach, jo, ich habe mir das halt gekauft und das funktioniert und das hatte ich auch innerhalb von 2 Minuten da dran gepömpelt und das kann das. Das finde ich immer eigentlich so ganz, ganz nett an der ganzen Geschichte. Ne? Die ganzen, ja, das stimmt. richtig technischen Spezifikas, die brauche ich persönlich ja nicht, weil die verstehe ich ja auch nicht letztendlich oft. Nee, ich auch nicht. Aber ich sag mal so, man hört ja die Podcasts und dann empfiehlt der eine mal das und der andere mal das und setzt man sich doch hin und guckt mal, wo war der Link und dann interessiert einen doch. Und ich denke mal, so kann man sich ja untereinander auch helfen mit Sachen, die man selbst benutzt oder so und gibt immer jemanden, der sowas gerade sucht. Ja, genau. Das ist ja auch das, was ich gerne mag an Personal Podcast, dass man so das eine einfach so erzählt, was er gerade so erlebt. Mhm. Und auch da finde ich die Produktempfehlung macht recht Spaß, immer so genau aus diesem persönlichen Blickwinkel. Also ich will das, was ich mir eine Tupper mag. Manchmal ist das was. Also irgendwie hakst du bei mir jetzt total ab, kann das sein? Ist das nur bei mir? Oder? Das ist durchaus möglich. Ja, die Leni schreibt auch, bei ihr ist es auch. Ja, ja. Die Familie ist gerade reingefallen. Die haben wahrscheinlich jetzt ihre Handys und. Okay. Jetzt ist dein WLAN überlastet. Ja, mit dem Personal Podcast. Ja, natürlich. Also ich bin da auch immer froh, wenn ich mal da irgendwas höre, was ich vielleicht gerade gesucht habe oder so. Und natürlich. So, geht's jetzt besser? Red mal ein bisschen länger. So, ich mal. Nee, ja. Leider nicht. Nee. Ja, okay. Ah, das ist natürlich jetzt äußerst. Der Worst Case. Der Rieksche an, die schreibt gerade, das LAN an der Ostsee läuft. Naja, läuft alles Richtung Norden und im Süden wird es weniger anscheinend. Jo, so, jetzt haben sie mich alle alleine gelassen. Die können ja zu dieser Leitung, die sie da legen wollen, diese Trasse, da können sie doch gleich noch eine Internetleitung dazulegen, oder? Ja, stimmt. Und direkt beim Klaus vor der Tür dann anschließen. Das wäre nicht schlecht. Ja. Beim Klaus so. Blinkt es aber. Oh, jetzt ist er doch da. Hallo. Wieder. Hallo. Ja, es ist aber trotzdem nicht besser, Klaus. ist so gerade. Ja, okay. Ich sehe, der Bob ist da. Ja, Bob klar, ich bin ja da. Der Bob rettet mir den allerwertesten. Ich trinke übrigens Nörten Hardeberger. Ne? Oh, Prost. Ich bin auch wieder da. Komm. Ja, ich schneide ja nebenbei noch die Podcasts, deswegen war ich mal kurz weg. Du schneidest Podcasts? Wer macht denn sowas? Ja. Klaus, habt ihr. Ja, wir hätten können auch mit dem Planet Bob Hörlabor hier an den Start gehen. Wir sind ja fast komplett. Wir wären komplett. Wenn Klaus wieder da ist. Wenn Klaus WLAN geht. Oder LAN oder was auch immer. Vielleicht sollte er mal das WLAN-Kabel wechseln. Ja, obwohl er hat ja seine ganze Familie rausgeschickt. Also er ist eigentlich alleiniger Herrscher übers Internet. Okay. Ja. Naja, vielleicht muss er mal eine Schippe nachlegen, dann geht's gleich wieder. Jo. Ja, ab und zu hilft mal ein neues. Oder Starten. Martins Taschen-WLAN auspacken, wenn er sowas hat. Ah. Ich glaube, für Teamspeak reicht das, ne? Ja. Also ich war eben mal spazieren noch heute Nachmittag. Da war gerade der Heißluftdampfer online und habe dann mal über mein Handy den Stream angeworfen. Das funktioniert richtig super. Ja, klar. Ja. Ich hatte auch Teamspeak an. Heute in der Vorbereitung um 14 Uhr, weil ich noch einkaufen war oder kurz davor. Und ich bin auch durch eine Edge-Hölle gefahren und es hat trotzdem erstaunlich gut funktioniert. Also ich konnte euch immer noch super hören. Also das spricht jetzt natürlich nicht für den Klaus sein Internet. Nee. Na gut, aber hier im Teamspeak zu sein und zu reden und so, wird wahrscheinlich mehr Bandbreite brauchen. Keine Ahnung. Wie nur. Achso, denn du warst ja auch im Teamspeak, hast du ja gesagt. Ja, genau. Ja, Teamspeak. Ja, das wird ja gleich wieder, glaube ich, ein Neustart oder was. Ja. Ja, gut, wenn die Familie nicht zu Hause ist und Netflix und Amazon Prime in Beschlag nimmt, dann. Wer weiß, was der im Hintergrund noch runterlädt. Ja. Nee, der lädt ja nicht runter, der guckt ja immer. Oh, keine Ahnung. Wie ist denn jetzt der Plan eigentlich? Hiernach kommt, glaube ich, ich gucke mal, was kommt denn hiernach? Ja, guck mal, wie der Plan ist. Wie spät haben wir es denn? 19. Ah, dann gleich der Ralf kommt mit der Steffi. Und dann kommt der Barfußläufer. So, ich sehe gerade, der Sippels Freund ist gerade aufgeschlagen. Schönen guten Tag. Ja, schön. Der Simon. Auf dich habe ich gewartet. Auf den hast du gewartet? Kann der schon? Der Talk Power, warte mal. Warte, vergeben wir ihm die doch mal. Genau, den der kannst kann du sprechen. Gerne schon passieren. Der kann sprechen. Hola, hi, hi. Hi. Hola, Spanier. Na, ich sag mal so, lieber spät als nie, ne? Ja, lieber in unserer Gruppe habe ich geschrieben, 19.30. Und du so, ja, ja, klar, 19.30. Ja, jetzt bin ich 19.18 hier und bin anscheinend zu spät. Naja, zu spät bist du nicht, aber sag mal, machst du die zweite Halbzeit, kannst du machen. Läuft bei uns, läuft. Ja, ja. Gut, dann werde ich jetzt mein Bierchen weiter trinken, dann macht ihr okay, beiden. Hau rein. Simon, was trinkst du? Wir können ja jetzt auch Platzschwätze. Ah jo, jetzt können wir Platzschwätze, jetzt sind wir ja wieder uns. Ne? Die wieder uns. Hörerschaft, Amo, hört wie die Landfunker sende. So sieht's ja aus. Also ich werde jetzt gleich nochmal zum Kühlschrank marschiere und mir trübes Radler hole. Dann muss ich das Mikrofon aber mitholen. Kann ich jetzt nicht allein lassen? Nee, ich lasse es nicht allein. Gut. Ich habe Angst bei der ganzen vielen Leid. Jo, das sehe ich. Dass da los ist wieder. Naja, gut, der Nachtzug ist da, das ist ja fast wieder heim. Ja, das stimmt allerdings. Und, wie war halt dein Tag? Ach, ganz gut. Ich habe gerade erzählt, wie ich spazieren war und haben dann hier gehört, Night of the Pot. Ging schon, ja, schon halt Mittag los, war ich schon... Das heißt ja dann Dach auf der Pot, oder was? Day of the Pot, ja. Genau. Und ich hab eine Schnecke das Leben gerettet. Jo. Jo, die ist auf der Straße, wie sagt man bei einer Schnecke, gekrabbelt, gekrochen. Gekrochen, jo. Geschleimt. Geschleimt, ja. Ja. Ach, sauber. Sauber. Ich habe einen Schrank im Kinderzimmer auf und abgebaut und okay. LED-Band verlegt und alles Mögliche. Das LED-Band hast du ja bei mir abgeguckt, gibst zu. Nee, das habe ich bestimmt schon 3 Jahre in der Schublade, aber ich hatte irgendwie einen Raum, okay, wo ich es habe nutzen können und jetzt habe ich es bei dir gesehen und habe gedacht, jo, das könnten wir da eigentlich mal hinmachen. Können wir auch mal anbauen, gell? Ja, genau. Gut. Ich habe mir das hinter meinen uralten Fernseher damals ja gelegt, so als hat, Ambilight, genau, ja, ja, weil sauber. Da war mir ja der Käse, ne, wenn man sowas ja gehabt hat. Ja. Heute kriegt er auch keinen Hahn mehr danach. Heute ist einfach nur Ultra und 4K und was ist dann nicht alles, aber Ambilight braucht kein Mensch mehr. Ja, stimmt. Hat das überhaupt jemand anderes gehabt wie Philips? Puh, keine Ahnung. Aber es war geil, also der Nachbar hat es gehabt und da haben wir immer Fußball zusammen geguckt und das war schon cool. Mhm. War echt schwer für die Arge, aber gut, mein Gott. Jetzt hat jeder so ein LED-Ding da hinten drauf liegen, dann brauchst du auch kein Ambilight mehr. Das stimmt, ja. Und ist billiger. Allemo. Ah jo, so ist es. Und jo, das war mein Tag. Morgen geht's auf den Bleichhof bei uns hier in Meckenheim. Der hat Apfelprobiertag. Das ist, die haben, ich glaube, 80 verschiedene Apple-Sorte. Und da kann man da alles Mögliche mal durchprobieren. Das ist viel, 80 verschiedene Sorte. Ja, ja, die machen da Apfelsaft und Apfelchips und sowas alles und haben rote Apple. Kennst du rote Apple? Also nicht nur außer rot, sondern auch innen vom Fruchtfleisch her rot. Naja, das kenne ich gar nicht. Ich kenne rote Kronbeere. Ja, gut, die gibt es, das sind alte Sorte, ne? Gibt es auch schwarze oder so. Ja. Kronbeere. Aber Apple gibt es auch also wirklich komplett rot innen drin. Die sind echt lecker. Also ich mag so, ich bin so ein Typ. Ich kann ja gar kein Apple essen. Was? Warum? Ne, ich habe so Kreuzreaktion. Ich habe Hausschnuppe und als Kreuzreaktion dann kann ich gar kein Steinobst essen. Kein Pfirsich, kein Kirsche, nix so. Ja. Scheiße, na das ist eklig. Ja. Nee, wenn sie gebackt sind und sind im Kuchen, kann ich es aber essen. Ah ja, gut, aber dann empfehle ich dir mal so ein paar rote zu kaufen. Ich muss dir die mal rüber schicken. Die halten ja, das ist ja kein Problem. Ja. Ich packe mal ein paar Ei, schicke dir mal rüber, dann kannst du mal Apfelkuchen backen lassen. Und den kenne ich auch noch selbst stehen, so ist es. Pardon, der feine Herr. Ja, Apropos Pardon, du warst in Urlaub. Wie war es denn überhaupt am Bostalsee? Jo, war schön, ja? Auf jeden Fall. Gut. Also ich bin ja jetzt, wie gesagt, das habe ich ja bei der letzten Folge schon erzählt, bestimmt das fünfte Mal schon dort oder sechste Mal, ich weiß gar nicht. Am Bostalsee, nee. Doch, immer am Bostalsee. Gibt's denn schon so lang? Nee, aber ich war jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren immer zweimal pro Jahr dort. Also das ach, der so feine Herr fährt zweimal im Jahr in Urlaub, alles klar. Nee, ich vergesse, tut mir leid. Eigentlich war ich viermal im Jahr in Urlaub. Wow. Ist die halbe Stunde schon rum, ich kann was nämlich an. Ja, weißt, wir haben doch hier die vorne die blühende Landschaft, weißt du? Ja, genau. Der Uwe fehlt ein bisschen, muss ich sagen. Aber egal. Wir fahren immer nur so kurz, weißt du? Immer nur, jetzt so haben wir jetzt eine Woche Mitte gemacht, das sind 5 Tage. Und, ja, aber 5 Tage ist ja nicht kurz, oder? Ich meine, ich war auch in Urlaub dieses Jahr, ich war 8 Tage. Das ist für mich schon lang. Ja, 8 Tage ist ja lang, aber 5 Tage, finde ich, geht gerade so. Weißt du, kommst an und dann am letzten Tag packst du eigentlich nur noch zusammen und fahrst heim. Also im Prinzip hast du nur, ich sag mal, 4, wenn großzügig welchen. Von daher, ich meine, okay, na gut, das ist jetzt auch nicht so weit, sag ich mal. Eben, genau, das ist halt, das ist halt der Vorteil, genau, richtig. Ich mein, von mir aus kann ich ja nach daheim bleiben und kann die Dach hinfahren. Also. Ja, jo, klar. Können wir das Hotel sparen, ne? Jo, natürlich. Nee, das wäre meine Idee für 2017. Urlaub am Bostalsee. Jo, für dich auf jeden Fall. Mhm. Naja, mal gucken. Nee, aber es ist schön dort, also uns gefällt es gut. Dadurch, dass wir jetzt halt schon oft dort waren, wissen halt die Kinder auch, wo alles ist und Rutsche und so. Das ist halt einfach schon sau praktisch. Da kannst du auch mal alle Rutsche los und sowas. Das ist schon sau praktisch. Und dann, jetzt waren ja noch ein paar Freunde dabei und von Claire die Freundin war dabei, also so Kindergartenfreundin und das ist okay, gepasst. Das ist spitze. Ja. Haben die Erwachsene rumchillen können und die Kiddies sind da rumgeflitzt und das war schon schön. Ja, war ich nur am See oder bist du auch mal drumherum irgendwo hingefahren? Nee, ach Gott, das war eigentlich nicht so die Möglichkeit, weil die halt, die anderen, die da dabei waren, die kannten den Park jetzt noch nicht, die wollten dann da noch hier und Zell noch hier, weißt. Und dann hat man das halt alles so mitgemacht. Ich meine, das ist ja in Ordnung. Ja, und da gibt es auch viel zu sehen. Also mir war letztens dort in Bohle, dann war ich halt eben um den See, so, was haben sie da, so Tierpark oder was noch, ne? Und genau, so ein Streifenzoo ist da, Kletterdinger sind da, wo man halt, also ein Kletterwald quasi für die Große, genau. Und so ein Kletteraufstieg für Kleinere und ich glaube 5 oder 6 Spielplätze. Minigolf, Trampolin, Schwimmbad. 2 Mal Minigolf, genau. Oh, eins innen und eins außen. Stimmt. Und dann Billardtisch und innen der Indoor-Spielplatz, der Kleine, fanden die Kleine auch gut und so. Ja. Und dann Animation war da, auf der Bühne haben sie irgendwelche Prinzessinnen gekürt und was ist dann nicht, Disco gemacht und so. Ah ja, das war halt Highlight. Hast du bestimmt gewohnt bei der Prinzessinnen-Kür? Ah jo, natürlich. Ja, klar. Prinzessin Damebart. Nee, habe ich nicht gewohnt. Nee, aber war schön. Also das ist immer, das ist wie so Heimkommen, weißt du? Das ist so, merkst halt jetzt, aber muss man halt auch dazu sagen, man merkt, jetzt müssten sie so langsam mal wieder Geld investieren. Also jetzt, ich glaube, das dritte Jahr jetzt oder das vierte Jahr, ich weiß gar nicht, das vierte Jahr. Ja, so lang gibt's noch nicht, ja. Aber jetzt merkt man schon, wie so langsam die Sache so kaputt gehen, weißt du, wo dann so viele Leute auf Ammo da waren. Jetzt sind die Waschbecken so ein bisschen ranzig gewesen. Also nicht arg, aber so ein bisschen, weißt du. Und das fängt jetzt halt einfach alles auf. Da werden ja Leute durchgeschleust, da gehen ja Masse durch. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, die haben 500 Häuser oder so, kann das sein? Ja, das kann schon sein. Also die wollen, glaube ich, noch welche dort hier bauen. Ja, kommt. Also. Oben ist nochmal Baustelle, oben auf dem Berg ist nochmal. Ja, genau. Wir waren einmal, waren wir ganz oben auf so einem Hügel drauf, da haben wir vergessen zu buchen, zentrumsnah, weil wenn nicht, also da kommst du ja, da geht's ja. Die haben aber doch so Golfkarren mit denen da rumfahren. Die musst du mieten, 95 Euro am Tag. What? Ja, ja. Ach, du mein Liebster, nee, das ist ja. Ah, jo. Jo, eben. Und Fahrräder kannst du mieten, du kriegst einen Gutschein dafür, aber fahrst du mal mit dem Kind hinten drauf oder den Berg drauf oder mit der Einkäufe oder so. Also da kannst du sehen, wie das bei uns ist, nicht wie bei euch, wo alles glatt ist. Und leck nicht in der Vorderpals. Ja, da gebe ich dir recht, das ist schön flach. Ja, Flachland. Da kannst du Fahrrad fahren. Ja, absolut. Bei uns geht's immer hoch und runter. Ja, das will ja keiner. Ja, die eine sind so, die andere so. Jo, ist auch wieder wahr. Es gibt da Leute, die fahren, was weiß ich, ins Allgäu in Urlaub zum Beispiel. Da geht es auch öfter schon den Berg hoch oder nach Österreich. Ja, das stimmt. Ah, ja, der Claire ist ja schon früh angelaufen, als wir mit dem Auto dann da nach Tolai oder wie das hieß, da hinausgefahren sind. Er hat ja schon die grüne Gesichtsfarbe gekriegt, weil er so viel Kurve nicht gewohnt war. Warst du auf der Schaumberg? Nee, was ist das? Das ist nicht Saarlands höchster Berg, aber der bekannteste. Okay, ne, weiß ich nicht. Da muss man hinfahren. Die haben auch so eine riesige Plattform, wo du dann gucken kannst. Schon, ja, das ist schon ganz gut. Ah, okay. Nächstes Mal freue ich mich, ich sah da, wo du hinfahren sollst. Okay, das machen wir. Okay. Ah, gut, das Wetter, also spätestens nächstes Jahr wird es soweit sein, dass wir wieder hinfahren. Also. Nächstes Jahr erst, okay. Ja, ach, schade. Ja, jetzt, gut, wir haben ja schon Oktober, ne? Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's im November, geht's jetzt nochmal nach Nürnberg zum Christkindlmarkt. Haben wir beschlossen. Oder Bamberg, also das wissen wir noch nicht genau, Nürnberg oder Bamberg, da machen wir dann in die Jugendherberge, wischen, machen wir gerade so verlängertes Wochenende. Ja. Und das ist cool mit den Kiddies und dann kriegst du immer so gute Angebote und so, da zahlst du für 4 Personen, also wir sind 2 Erwachsene und die 2 Kleine, da zahlen wir keine Ahnung, was haben wir jetzt, ich weiß gar nicht, fürs Wochenende glaube ich 192 € oder was bezahlt für das Nürnberg, geht, ja. Also das ist nix, das ist echt billig. Und da ist dann sogar Verpflegung schon dabei, weißt du, das ist halt... Ja, sauber. Ja, jo. Gut. Deswegen, da haben wir auch nicht so viel Anspruch, da schlafe ich einmal im Meer, also in so einem Doppelstockbett. Ich meine, ist dann zwar ein Familienzimmer für uns mit eigenem Bad, da lege ich immer richtig Wert drauf, muss ich sagen, das mag ich nicht so, wenn ich mir das irgendwie teilen muss. Nee, so ein Flurbad meine ich auch nicht. Also. Nee, das ist nicht so meins, genau. Aber wenn das ein eigenes Bad ist, ein eigenes Zimmer, dann ist mir das auch egal, ob das ein Doppelstockbett ist, mir egal. Ja, das wäre mir egal. Ich mich nur ohne Schlauch, weil oben falle ich gerne raus. die haben meistens Gitter drauf. Okay, dann geht's ja. Jo, da geht's jetzt noch hin und dann war's das. Und dann, meine Frau fängt jetzt wieder an zu schaffen im Oktober. Die war jetzt die ganze Zeit noch in Elternzeit. Und dann mal gucken. Ach Gott, dabei kommt die Kavallerie. Alter, was war das? Ich glaube, jetzt haben wir noch 5 Minuten oder so. Ach du lieber Gott. Okay, naja, gut, alle hoch. Nee, ihr habt nur noch eine. Ist ah, alle okay. Alles läuft besser. Bei uns. Ah ja, macht ja nichts. War schön mit euch. Ja, Mensch, dann ganz, ganz lieben Dank an die Landfunker. Ich weiß gar nicht, wie wir das nennen. Ich glaube, wir nennen das Balkonfunker, wie die erste Viertelstunde muss ja der Raucherbalkon aushelfen. Ja, genau, so kann ich es nennen. Alles klar. Sorry. Ja, macht ja nichts. Alles klar, vielen Dank. Macht's gut, ne? Tschüss. Jo, ciao.